mich an. Hast du überhaupt bemerkt, ich war da? Hast du jemals was gesagt, was ich lüge war? Warum? Und verstehst noch immer nicht, doch ich bleibe stumm.